Dafür, dass ich den Film im Delirium mehr oder weniger von einer Woche nachts irgendwo gesehen habe. Living creatures from the dawn of time. What havoc will they wreak? I know the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. Just open the door. But now's the time to go through that door. Find what lies beyond. Hallo und herzlich willkommen zu Dinos, Dämonen und Doktoren, dem Monster- und Genre-Film-Podcast, wo sich Baragon, Gorosaurus, Mechagodzilla, Titanosaurus, Varan, Gabara, Megalon, Chechagua, King Kong und der Giant Condor gute Nacht sagen. Ich bin der Christian und mir wie immer live zugeschaltet ist der Philipp. Hallo, waren das jetzt alle Kaijus, die hier nicht vorgekommen sind in unserem heutigen Film? Das sind so die Showa-Ära-Kaijus aus der Godzilla-Reihe. Nur aus der Godzilla-Reihe. Gibt noch mehr, aber die hier den Auftritt verpasst haben. Das heißt, obwohl. Wir besprechen heute den Film Godzilla Final Wars. Der Film voll ist mit Kaijus. Rekord, Rekord. Ich glaube 16 Stück an der Zahl. So viel wie in keinem anderen Film. Hätte es noch eine Menge gegeben, die hätten auftauchen können. Das sind dann die aus der Heisei-Ära gar nicht mitgezählt und die aus der Millennium-Ära. Wild. Ja, wir feiern immer noch Godzillas Geburtstag. Hashtag 70 Jahre 70er Nukular. und besprechen das 50. Jubiläum des Films, der Filmreihe Godzilla Final Wars. Und den Film haben wir mal zur Abwechslung nicht irgendwie zu Hause angesehen, sondern wir sind am Godzilla-Tag, am 3. November 2024, nach Nürnberg getigert ins KOM-Kino, wo ein 5 Filme langer Filmmarathon auf uns wartete, der eben dann mit Final Wars beendet wurde. Im grandiosen Finale Ja. ganz treffen. Und da haben wir auch echt wieder, also ich fand es ein super Event, muss ich echt sagen. Wurde super gestaltet, hat sich dann zwar ein bisschen gezogen, ich war zum Ende hin ein bisschen fertig. Musste gestern, ich habe mir gestern mal noch, da gibt es auf YouTube so eine schöne Compilation der ganzen Kaiju-Kämpfe auf 10 Minuten. Das musste ich mir nochmal angucken, weil ich mir dachte, boah, ganz so viel ist da dann am Ende um halb eins in der Früh so ungefähr nicht mehr hängen geblieben. Ja. Und wir haben, und es also war wie gesagt ein tolles Event, haben tolle Leute wieder getroffen oder auch kennenlernen dürfen. Ja, genau. Persönlich. Der Ummel war vor Ort, den ihr natürlich kennt, der seinen Podcast wieder neu gestartet hat. Also der Bavarian Beard Nerd ist wieder auf Sendung. Mit denen haben wir geplaudert. Der hat den Marius mit dabei gehabt. An der Stelle muss ich dann eigentlich gleich eine Entschuldigung raushauen, weil der Marius, der hat mal vor Urzeiten schon mit einem Michi von Stomp Movies angefragt, ob sie bei Final Wars mit dabei sein können, wenn wir die mal besprechen. Aber das hat sich irgendwie jetzt nicht so ergeben, weil wir beide aktuell zeitlich ziemlich, ja, ziemlich vertraktet sind. Also selbst diese Aufnahme hier haben wir schon, ich glaube, zweimal verschoben. Und es ist, jetzt hocken wir am Samstagvormittag da, weil der Philipp um 12 Uhr weiter muss. Ansonsten gerne und Marius spreche natürlich nochmal die offizielle Einladung aus. Wir finden auf jeden Fall mal noch ein Filmchen, über das wir sprechen können. Bist gern gesehener Gast. Weiteren Podcast-Kollegen, den wir getroffen haben, ist Steffen, der Trash-Taucher. Der war auch vor Ort. Der hat auch bis zum Ende durchgehalten. Und der hat auch bis zum Ende durchgehalten. Ja, Ummel und Marius haben früher die Segel gestrichen, weil die noch zusammen essen gegangen sind und so. Die haben sich noch coolen Kumpelabend gemacht und Verständlich. ja, also es hat, die Reihen haben sich dann bei Final Wars dann schon ziemlich gelichtet. Liegt vielleicht einerseits daran, dass der Film, dass sich an dem Film ein bisschen die Geister scheiden. Verstehe ich gar nicht. Und andererseits, egal, deine Meinung dazu ist eindeutig, ohne zu sagen, in welche Richtung das Oh geht. ja. Und zudem, wie schon gesagt, das hat sich dann ein bisschen gezogen. Eigentlich wäre geplant, dass der erste Film um 13 Uhr beginnt. Der hat dann schon mal um erst um 13:30 haben sie dann mit dem Original angefangen. Und da war eben, also das hat natürlich den Grund gehabt, da war, ich weiß gar nicht, wie er eigentlich heißt, der Chef vom KOM-Kino. Auf Insta heißt er Sandy Sahne. Der hat auch so Schlagerzeug, glaube ich, gemacht und der tourt auch mit JBO. Also ist in der Crew von JBO ist der drin. Der macht von denen die Bühnentechnik oder so, glaube ich. Stabil. Und der ist eben so der. wie heißt es, der geschmackliche Leiter des Com-Kinos. Also der hat da auf der Bühne den Ehrengast des Abends begrüßen dürfen und auch immer wieder zu den einzelnen Filmen interviewt, und zwar Jörg Büttgereit, der das deutsche Nachschlagewerk in Sachen Godzilla und Kaiju geschrieben hat. Also Japan, die Monsterinsel heißt das Buch. Das habe ich mir signieren lassen, und dann habe ich mir auch die neue Version von dem Buch auch nochmal gekauft und signieren lassen. Und ich muss sagen, also wenn man noch keine Fassung vom Buch hat, sollte man sich da schon die neueste Version holen, weil da ist der Umfang schon deutlich größer. Ja, es war echt cool, wie die durch den Abend geleitet haben mit Background-Infos und so weiter. Ich denke mal, der gediegene Kaiju-Fan, das war das am Ende, finde ich, ganz witzig, weil es dann fast zu einem Dialog aus den beiden vorne und dem Publikum wurde, weil dann hatte mal der Jörg Butgereit so eine kleine Lücke, so, na, das müsste ich jetzt in meinem Buch nachschauen. Und dann kam es irgendwo aus dem Publikum geschrien. Also war echt ein toller Abend. Also großes Kompliment ans Com-Kino und war, wie gesagt, auch super da, die Leute zu treffen. Auf jeden Fall. Ja, also ich sehe schon, ich glaube, ich muss das eine oder andere Mal dann trotzdem nochmal auf Nürnberg. Die machen immer die Filmbüchse der Pandora mit so Trash und Nischenfilmen, sagen wir mal so. Da wird auch mal wieder ein Godzilla-Film, auch ein Gamera-Film gezeigt. Auch und der Super Mario Brothers Film und so. Also da vielleicht muss ich da mal wieder einen Ausflug machen. Und in so einem Kinosaal hat es alles dann trotzdem noch mal ein bisschen eine andere Atmosphäre. Also. Ja. Nochmal überhaupt, wir haben Godzilla-Marathon, fünf Filme, was haben wir alles angesehen? Wir haben die deutsche Kinofassung vom Original 1954er Godzilla gesehen, danach die Rückkehr des King Kong, also King Kong vs. Godzilla von 62, nagel mich nicht drauf fest, ich glaube 62 war es. Das war auch die deutsche 35 mm Fassung mit einem fabelhaften Rotstich. Oh ja. Weil halt eben diese 35 mm Filme so mit der Zeit ein bisschen so chemische Reaktionen, und das Rot bleibt dann über. Dann war es der Hedorah, oder? Der war Genau, dann in Godzilla. Technicolor. Der war in Technicolor, farbechtes Technicolor, also der hat dann wieder schick ausgesehen. Aber hatte Auch auch mit dem. schöne Lücken, weil er analog war. Der war. Ja, da ist halt mal. Der hat er dann einfach aufgehört. Da war, glaube ich, so 10 Sekunden, bevor der Film eigentlich zu Ende war, einfach Schnitt. Und dann Ende. war stand wirklich richtig schön The End da und okay, Okay. dann war es das eben. Dann haben wir die Heisei-Ära komplett übersprungen und sind in die Millennium-Ära gehüpft und haben Godzilla, Mothra, King Ghidorah, Giant Monster, All Out Attack angeguckt. Kurz GMK oder Godzilla World Salad. Das war für dich auch so das erste Mal, dass du den Film gesehen Genau, hast. genau. Ja, werden wir irgendwann einmal besprechen. Und zum Grande Finale eben Final Oh Wars. ja. Und der Philipp hat davor schon gesagt, so, Scheiße, ich kann nicht mehr. Da war ich echt durch. Aber das Gute, Müde. was man an dem Film schon mal bei der Zusammenfassung gemerkt hat, die Handlung ist dicht. Beziehungsweise Handlung kann man es nicht nennen. Was passiert auf dem Bildschirm, Ist viel. ist viel. Also das hat mich dann da tatsächlich wieder ein bisschen aufgeweckt. Und ob man es jetzt mag oder nicht, es ist viel Action, es ist bunt, das hat mein Dopamin, wie heißt Spiegel, es? Starved. Mangel, Nee. Hunger. Ja, meinem dopamindürstenden Gehirn, als altes ADHS-Kind, immer wieder so einen kleinen Kick gegeben, damit ich dann wieder dranbleibe. Und dementsprechend war ich dann doch ganz gut bei dem Film dabei. Auch wie gesagt, denn da glaube ich jetzt nicht alles hängen geblieben ist, aber ich glaube auch mit voller Aufmerksamkeit kann da nicht alles hängen bleiben, weil Nee, nee, den kannst du nee, zwei, dreimal angucken. Und es nee. ist viel Film. Es ist sehr viel Film. Ja. Es, und Und als. dann ist er ja trotzdem noch 2 Stunden. Und Ja. es geht Schlag auf Schlag. Also Und. wortwörtlich. Ja. Und ganz ehrlich, ich habe mir das auch schon gedacht, wenn wir das jetzt hier besprechen. Also, wie lange werden wir das machen? Also, wenn es blöd läuft, auf eine 1,5-Stunden-Folge oder so. Wir könnten 4 von denen machen und kein einziges Mal doppelt das Gleiche ansprechen. Weil da gibt es. Es ist so viel da, was du ansprechen könntest, wo er sich Anleihen nimmt. Es ist. Das kann man gleich mal sagen, der Film ist ein Produkt der 2000er. Ja. Und ich meine, der regelmäßige Zuhörer weiß, wie ich zu Edeltrash oder insgesamt Filmen aus den frühen 2000er stehe. Das ist so meine Ära. Das ist. Ja. Also, Aber Philipp, bevor wir da weiter in die Materie gehen, erzähl doch mal, um was geht's in den Filmen eigentlich? In der Zukunft lebt die Menschheit in Frieden. Denn die Kaijus, die den Planeten zuvor plagten, sind durch die EDF, die Earth Defense Force, unter Kontrolle. Möglich machen dies ihre Einheiten von Mutanten mit übermenschlichen Kräften sowie modernste Ausrüstung, Fahrzeuge und Waffen. Doch auch die EDF stößt an ihre Grenzen, als plötzlich weltweit alle bekannten Kaijus gleichzeitig hohl drehen. Zum Glück taucht just in diesem Moment intergalaktische Hilfe auf. Aliens vom Planeten X lassen die Monster verschwinden und warnen die Menschheit vor einem auf sie zurasenden Planeten. Augenscheinlich zumindest. In Wahrheit sind die Xilliens wenig friedlich. Sie ersetzen einflussreiche Personen durch Doppelgänger und planen die Menschheit als Mastvieh zu halten. Nur eine kleine Gruppe Erdlinge durchschaut die Intrige und demaskiert die Aliens, die nun die durch Telepathie kontrollierten Mutanten und Kaijus den kompletten Globus in Schutt und Asche liegen lassen. Das rebellierende Grüppchen besteht unter anderem aus dem einzigen Mutanten, der gegen die Psychokontrolle immun ist, Ozaki, dem attraktiven Schwesternpaar Biologin Dr. Miyuki Otanashi und Reporterin Anna Otanashi sowie dem befreiten Captain Douglas Gordon, dem männlichsten Mann aller Männer. Unter seinem Kommando starten sie an Bord der Gotengo, einem fliegenden Bohrer-U-Boot, ihren verzweifelten Gegenangriff. Ihr tollkühner Plan? Sie wollen Godzilla, den gefährlichsten Organismus der Erde, aus seinem eisigen Gefängnis am Südpol befreien, und er soll die unter der Kontrolle der Aliens stehenden Kaijus beseitigen, wenn sie selbst sich um die Jungs aus dem All kümmern. Gordon nennt das, Roll Credits, Operation Final War. Tatsächlich prügelt sich Godzilla durch Gigan, Zilla, Kamakuras, Kumonga, King Shiza, Anguirus, Rodan, Ibira und Hedorah. Während der Xilien-Boss vor Wut schäumt. In Tokio angekommen, dringen unsere irischen Helden mit dem Bohrer-Kampf-U-Boot in das außerirdische Mutterschiff ein und es kommt zum großen Showdown. Die zum Support aufgetauchte Mothra, liefert sich eine Luftschlacht mit dem reparierten Geigen. Captain Gordon verkloppt Xiliens. Der Ex-Controller kämpft gegen den erstarkten Ozaki. Und in den Ruinen der Metropole schlägt sich Godzilla gegen das mysteriöse Monster X. Die Invasoren und ihr Raumschiff können zerstört werden, aber Monster X zeigt seine finale Form. Kaiser Ghidorah. Durch eine Energieinfusion von Ozaki triumphiert der König der Monster schließlich auch über den royalen Golddrachen. Godzillas übermäßiger Zorn auf die Menschheit wird im Anschluss auch noch von seinem Sohn Manila besänftigt, sodass sie friedlich in den Sonnenaufgang schwimmen und die Menschheit in einen neuen Morgen entgegensehen kann. Oh, also ich habe den Film das erste Mal angesehen. Da habe ich mir diese Box gekauft. Das ist praktisch die 50 Jahre Jubiläumsbox gewesen von Splendid. Da ist Roma, der 54er Originalfilm in der deutschen, amerikanischen und Originalfassung. Mhm. Und Final Wars. Weißt du eigentlich, was das für ein stilistischer Whiplash ist, so das Alpha und Omega der Godzilla-Filme. Und wenn man das so aufklappt, hat das auch so eine schöne Kreuzposition, das ist quasi meine Religion. Ja, die stilistischen Gegensätze der Godzilla-Reihe sind hier beieinander und das, glaube ich, kann man auch generell so über Final Wars sagen. Mhm. Wir haben schon ein bisschen angesprochen, viel Film, viele Monster, viel Charaktere, viel Actioner. Kümmern wir uns doch zuerst mal um die Charaktere. Mit wem fangen wir da an? Ich hätte mal gesagt... Mit dem Lead? Dann mit dem Lead. Ozaki? Masahiro Matsuoka als Shinichi Ozaki. Der Schauspieler, der hat abseits dieser Rolle in so einer Comedy-Serie mitgespielt. Yasuko Tokenshi, das ist anscheinend auch eine Manga-Verfilmung. Und er war Schlagzeuger oder ist Schlagzeuger in der japanischen Band Tokio. Aber Tokio mit I geschrieben, nicht mit Y. Tokio mit Y geschrieben ist eine, ich glaube, eine amerikanische Rockband. Die auf ihrem Album Tokio das Lied Tokio ausgebracht haben. Ist ein toller Song. Tokio mit I habe ich noch nicht gehört. Und er ist ein Synchronsprecher. Hm. Er war die japanische Synchronstimme von Herkules im Herkules-Disney-Film. Okay. Im Film selbst, hier seine Rolle als Ozaki, da ist er zumindest so anfangs ein bisschen stoisch und hochnäsig, aber er ist der Mutant mit dem menschlichen Herz, wo er nachher so gesagt hat, ja, dass du zu menschlich und zu weich bist. Von seinem Rivalen, Vegeta, nein, nicht Vegeta. Also Ja. ich wollte da jetzt auch sagen, also wir sind da jetzt, wie gesagt, der 5 ist 2004 rausgekommen. Wir sind auf der Höhe der Anime-Frisuren in japanischer Popkultur und Filmen. Was heißt auf der Höhe? Die Höhe hat noch eine Zeit lang gehalten, aber Ja, man merkte, dass sich auch im Realfilm so hochgegelte, spitzige Haare oh ziemlich ja. etabliert haben, dass man da, gut, das war auch im Oh westlichen, ja. in der westlichen Hemisphäre in Mode, aber in japanischen Filmen hat das noch mehr dann stilistische Auswüchse angenommen. Das war dann wieder die klassische Main-Character-Frisur und so. Ja, und gegen Schluss hast du dann auch von ihm und vom Bösewicht, weil ich glaube, der Vegeta des Films ist eher anders. hast du dann auch Stimmt. so eine Super Saiyajin-artige Verwandlung, mit wo sich dann die Haare noch ein bisschen mehr hochstellen? Also. Bitte. Oh, wie, ja. Er macht so eine gewisse Wandlung durch, aber es ist jetzt kein tiefer Charakter, bei weitem nicht. Das ist alles so mit groben Strichen gezeichnet, die Charaktere. Und er ist halt der stoische Held mit dem Herzen aus Gold und dann der goldenen Strahlung, Also, Aura mit der goldenen ja, Ki-Strahlung genau. sozusagen. Also von den menschlichen Charakteren ist das alles so ein bisschen plumper, stumpfer Actionfilm. Also viel Tiefe Ja. ist da einfach nicht da. Und es ist wirklich so ein klassischer, eigentlich fast Hollywood-Actionstreifen dann von dem Verlauf her. Also, ich meine, wie gesagt, das nimmt halt Anleihen aus allen 2000er Filmen, die gerade irgendwie so Erfolg hatten. Also du hast halt hier eine Alien-Invasion. Ein Dude bekommt zufällig raus, dass es wirklich eine Invasion ist und nicht eine freundliche Zusammenarbeit irgendwie mit anderen Intentionen. Wobei das natürlich starke Referenz zu Invasion of Astro Monster ist, also Befehl aus dem Dunkeln. Genau. Da haben ja die Aliens sogar auch X-Aliens vom Planeten X geheißen und waren so auch stilistisch sehr ähnlich gekleidet. Genau, aber du hast dann einfach die Jungs, die dann das zufällig rauskriegen, heimlich sich mobilisieren mit Waffen und sonstigen und dann gegen die irgendwie mit der kleinen Armee, so im 300-Stil, 300 gegen die übermächtige Armee, dann da irgendwie ankommen. Also viel Tiefgang ist da dann einfach nicht. Ja, Aber alles. wir driften schon wieder ab, glaube ich. Wir Wir müssen weiter driften zu den ab. Charakteren. Ja, wir könnten über das Geschwisterpaar sprechen. Rei Kikukawa als die Biologin Miyuki und die Maki Mitsuno als die Anna, die Fernsehreporterin. Beide sehr hübsche Damen. Ich glaube, der ganze Film besticht daraus, dass hier, abgesehen von einer staatsertragenden Sag Figur, ja nix. Alle, nee, alle sehr dieses Japano-Pop-Idol Okay, ja. Klischee entsprechender. Also, wobei, es gibt die alteingesessenen Schauspieler, die hier sind. Es gibt einen Schnauzerträger und ansonsten lauter Pop-Idols. Rei ist die Biologin, meistens mit so einem roten Lack-Ledermantel Oh unterwegs. ja. Alle mit kurzen Röcken. Also, das wirkt alles schon eher so wie aus einem, keine Ahnung, 2000er Jahre Musikvideo. So ein bisschen auch, ja, Matrix strömt halt auch mit ein. Ja, Das vielleicht noch ein bisschen Blade oder so dann vom Stil. lässt sich alles nicht. X-Men. Und X-Men auch. Hast auch diese ganze Lack- und Ledergeschichte. Ich Das war hab's einfach geliebt. früh 2000er, war das einfach. Cool. Ja, der cool Schick. Das hat zwar keiner auf der Straße wirklich angehabt, aber in solchen Filmen war das halt endgeil. Oh ja. Und dann glaube ich, können wir zu meinem Favoriten Ja, kommen. halten wir es nicht weiter zurück. Reden wir über Dawn the Predator Fry. Ach Gott, das ist doch schon mal ein affengeiler Kämpfername, oder? The Predator. Und ich kann euch nur empfehlen, also es gibt ein kurzes Video auf YouTube, wo man den guten Mann jetzt sprechen hört mit seiner heutigen Stimme. Und Sekunde, das muss ich jetzt mal kurz hersuchen. Sorry. Da stehen nämlich Kommentare drunter. Also das habe ich jetzt alles nicht erfunden, leider. Das fasst ganz gut zusammen, wie amerikanisch der Mann ist und was der drauf ist. Das ist ein kurzes Video, in dem er erklärt, dass er der zweifache UFC-Champion ist. Der Mann ist nämlich eine MMA-Legende. Zu Zeiten, als die UFC ohne Regeln irgendwie bestand, ohne Zeitlimit, die haben sich einfach dermaßen die Fresse angedonnert und die Belohnung dafür, dass sie es gemacht haben, war, dass der Gewinner nochmal kämpfen durfte. Und beenden tut er das Video mit dem Spruch: Am Ende der Nacht bist du dann ins Krankenhaus oder auf die Aftershow-Party. Oder wenn du tough genug warst, beides. Und die Kommentarsektion ist pures Gold. Da schreibt einer: Gottverdammt, ein Weißkopfadler wird bei jedem Satz, den er spricht, geboren. Wenn V8-Motoren sprechen könnten. Mein Testosteron-Level hat sich gerade verzehnfacht, nur weil ich diesem Mann sprechen zugehört habe. Ja, also der Mann ist männlich und er sieht auch so aus. Der sieht aus wie Magnum auf Steroiden. Es sieht aus, als hättest du zwei Magnums mit Duct Tape zusammengeklebt. wobei er eigentlich weniger so den Bodybuilder-Bild hat, sondern wirklich einfach einen effizienten Heavyweight-Kämpfer-Bild. Also, ja, er hat so einen Kopf wie ein Ziegelstein. Wobei man sagen muss, in dem Streifen hat er schon ein paar Pfunde zugelegt. Das ist ein bisschen nach seiner Kämpferkarriere. Ja, sein aber vergönnt. Nichtsdestotrotz. Und er hat halt einen Schnauzer. Das sieht aus, als hätte jemand einen Teppich abgeschnitten und ihm ins Gesicht geklebt, weil er das undurchdringbar. Also ich glaube, da kommt kein Licht, berührt da seine Haut drunter. So dicht ist der Schnauzer. Und ich glaube, der muss ihn auch zweimal täglich mit einem Rasenmäher nachrasieren. Dann ist alles überwuchern. Captain Gordon tatsächlich war so der erste Gedanke, die Figur zu besetzen. Da wäre sie dann auch etwas anders gewesen. Jean Reno in diese Rolle zu kommen. Wäre aber auch cool gewesen, glaube ich. Dann wäre es nicht so der Badass, sondern so der Cunning Commander. Ja. Dann, als sie Jean Reno nicht bekommen haben, wollten sie den legendären japanischen Actionstar Sonny Chiba, der Street Fighter, casten. Das ging auch nicht. Dann überlegte man sich vielleicht Christopher Lambert als Captain Gordon und Don Johnson, der war schon ein Miami Vice und Django Unchained zum Beispiel mitgespielt hat. Und zum Schluss hat man sich dann gedacht, so, hey, vielleicht sollte man einfach in eine andere Richtung casten. Don Fry ist in Japan eben auch überaus bekannt und beliebt. Ja. Er hat zu der Zeit auch in Japan gelebt. Es ist auch insgesamt MMA, also die UFC, was jetzt so Steckenpferd ist, ist ja 1993 gegründet worden und die ist bis zu den frühen 2000ern dahin gekrebst. Also das ist erst durch die Übernahme vom jetzigen Eigentümer Dana White, da kann man drüber streiten, was man vor dem Mann halten will, ist es zu der globalen Marke, hat sich raufgearbeitet, was sie jetzt eben ist. Früher war es vor allem die Shooto-Kämpfe, so hieß es, das war so die Vorform oder eine andere Form von MMA, war Japan die absolute Nummer 1, auch mit One und so weiter im asiatischen Raum. K1, oder? One und K1 ist wieder was anderes, also K1 ist eher Kickboxen, One ist auch so eine Fighting-Organisation, da gibt es alle, gibt's andere, da gibt es dann auch, ja, egal, Japan war so der Vorreiter, das Problem in Japan war, das lief alles unter der Yakuza und das war alles gefixt. Deswegen ist es dann irgendwann so dem Untergang entgegen gerutscht, obwohl die massiv grandiose Kämpfe aufgelegt haben, zum Teil mit viel mehr Show und allem Möglichen. Und Don Fry war da zum Beispiel in einem der legendärsten Kämpfe aller Zeiten. Also wenn es irgendwie interessiert, ich verstehe es absolut, wenn es jemand barbarisch und abartig und brutal findet, ich find's geil. wenn man sich da einfach mal was anschauen will, Fans kennen den Kampf sowieso. Das ist Don Fry gegen Yoshihiro Takayama. Es gebührt dem männlichsten Mann aller Zeiten, dass er im männlichsten Kampf aller Zeiten war. deswegen waren auch sehr viele Kämpfer dann, auch andere Kämpfer wie Rampage Jackson oder so, die waren alle in Japan, die haben alle in Japan gekämpft, weil es dort einfach mehr Asche gab und das die einzige Möglichkeit war, wirklich als MMA-Kämpfer wirklich Geld zu verdienen. Die UFC war da, ja, war schon okay, aber da ging es eher darum zu zeigen, dass du der größte Badass bist. Ja, und Don Johnson, wie schon gesagt, wie du schon ausgeführt hast, Kämpfer. Don Fry, nicht Johnson. Don Fry, ja. Ein Kämpfer, kein Schauspieler. Merkt man in dem Film auch. Ja. aber Ich lieb's. es tut nichts zur Sache. Es ist so gut. Er macht's mit seinen Charme, mit Überhaupt seinem kein Charme. maskulinen Charme macht das wieder wett. Charme wie ein Rindvieh. Er hat aber einfach, also wirklich viele Sprechdinger hat er nicht, und du hast es mir schon gesagt, ihr habt in der japanischen Version sprechen alle Japanisch und er antwortet einfach auf Englisch, weil Er redet die ganze Zeit nur auf Englisch, ja. ihr versteht's mich schon. Wobei das echt schwer ist. Ich habe heute bei dem Camp, bei dem kurzen Ausschnitt auf YouTube, habe ich ihn dann das erste Mal so in der Originalversion sprechen hören. Ich kann gut Englisch. Kann ich wirklich. Aber da verstehe ich auch nicht viel. Der dann bei mir irgendwas so. Also die Stimme hört sich recht verraucht an. Ist einfach geil. Und er hat einfach so auch so ein paar Joke-Momente, als er befreit wurde von Osagi, was irgendwie so sein Zögling auch anscheinend mehr oder weniger ist. Und er dreht sich, wird eingeführt in den Raum mit der Biologin und der Reporterin, die beide, wir sagen es nochmal, augenfreundlich. Er schaut seinem Zögling an und sagt nur, gut gemacht. Es ist so gut. Oh. Es ist einfach so gut. Und der ist voll Banane und bringt dann immer so blöde Sprüche wie, ja, hab ich doch gesagt, ihr sollt weitergehen, was ist denn los hier? Es ist vollkommen Banane. Don Fry und Ozaki, so als Helden gegenüber, steht der Bösewicht des Films. Katsuki Kitamura als der böse Xilien Controller, der im Englischen sagt man Chewing the Scenery, Oh ja. der ist auch auf 11 gedreht. Das reicht nicht. Ja, also alleine schon, also abgesehen davon, dass eigentlich ein anderer Alien, gespielt von Masato Ibo, der auch, also japanische Schauspiellegende ist, der spielt ja eigentlich so den Xillion Commander, bis dass sie auffliegen und dann wird er halt einfach vom anderen erschossen, der dann Aber so ganz ansatzlos. ja, ganz gechillt in seinen Sessel hockt und sagt so, okay, jetzt übernehme ich. Ihr Menschen, ihr seid Vieh und jetzt machen wir euch platt. Aber Und dann auch lässt er mit. Geigen los und sagt, Geigen! Nein, Und das mit einer überzogenen Theatralik, und das ist einfach nur geil. Das hat mich, also wie gesagt, es blutet einfach 2000er. Dass du, an was erinnert das alles? An Dracula, an Van Helsing, der dann auch so teilweise über theatralische Bewegungen hat. Aber dann, wie gesagt, auch auf 11 aufgedreht. So ein bisschen auch, oh Gott, ich weiß nicht mehr, welcher Blade-Bösewicht es dann war, der dann auch immer so ein bisschen übertrieben rumfuchtelt. Der tanzt im Prinzip, wenn er spricht. Du siehst, wie er sich mehrfach dreht und die Arme nach oben gestreckt hat. Und, oh ja! Es Er hat ist auch viel überladen. Zeichentrick-Bösewicht online. Dann wird, der wird, wenn Geigen besiegt wird, springt er dann wütend stapfend rum und dann beruhigt er sich so, okay, dann machen wir jetzt weiter. Dann schicken wir den nächsten. Es ist, oh, und großartig, also wirklich viel Anspruch als Schauspieler braucht man nicht, meint man, glaube ich, aber du musst es erst mal drauf haben, so hohl zu drehen und Ja. dann so einen Charakter dann so rüberzubringen, weil du meinst eigentlich so, das ist so, als würde wieder wie so ein 13-Jähriger sich vorstellen, wie jetzt so der Bösewicht abgehen soll. Wie du sagst, ein bisschen Comic-esque. Wie der ganze Streifen. Ja, Katsuki Kitamura hat mitgespielt unter anderem in den Parasite-Realverfilmungen, in Rurouni Kenshin-Realverfilmungen. Er war bei The Raid 2 mit dabei, bei beiden Azumi-Filmen, auf die komme ich gleich noch zu sprechen. Ne? Und auch in Kill Bill 1 und 2 als Boss Koji, der Crazy 88, die dann eben von der Braut weggeschnetzelt werden. Ne? Nice. Und er ist auch Synchronsprecher. Er hat im Aladdin-Realfilm-Remake den Jafar gesprochen, ne? Was Okay. auch sehr passend ist. Der ist Bösewicht durch und durch und es macht einfach Spaß, den zuzusehen. Ja. Es ist unterhaltsam. So, ich habe mir jetzt noch eine ganze Litanei an Cameos und anderen Schauspielern aufgeschrieben, die ich einfach erwähnen will. Müssen jetzt nicht zu so tief auf alle eingehen. Akira Takarada spielt mit, der spielt hier den UN-Sekretär, der dann von den Aliens ersetzt wird. Der war natürlich der Ogata im Original. Godzilla und hat dann auch in weiteren Godzilla-Filmen mitgespielt. Das ist das letzte Mal, dass er in einem Godzilla-Film mitgespielt hat. Er wäre eigentlich in 2014er Godzilla mit dabei gewesen, aber die Szene ist gestrichen worden. Frechheit. Für einen 2014er Godzilla haben sie eine Szene gedreht und die ist dann auf dem Schnitt zum Opfer gefallen. Kumi Mizuno spielt mit, die auch im Befehl aus den Dunkeln die außerirdische Schönheit war und auch in Godzilla und die Monster aus dem Meer, also Godzilla vs. Ebira, die Inselschönheit war mit etwas viel braunem Make-up. Aber in Matango hat sie mitgespielt, also es war in den 60er Jahren Toos Vorzeigeschauspielerin. Hier spielt sie die Namikawa, die Befehlshaberin der IDF. Und es ist auch witzig, weil Namikawa hat sie auch in Befehl aus dem Dunkeln geheißen. Das ist der Charakter hat den gleichen Namen. Dann haben wir Masakatsu Funaki. Das ist vielleicht jemanden, den du trotzdem kennen könntest, weil das ist auch kein Schauspieler, sondern MMA-Fighter. Das war der Ausbilder der IDF, der dann so ein Last Stand gemacht hat und gegen, keine Ahnung, 20... Also im Film, wie hieß der nochmal, sorry? Masakatsu Funaki. Heilige Scheiße, der kämpft immer noch. Also der sagt mir jetzt konkret, ehrlich gesagt, weniger was... Na, den Pancreas gekämpft, das war eben eine der großen Organisationen auch. Er hat gegen Hicks und Gracie gekämpft. Das ist so, was Brazilian Jiu-Jitsu angeht, so einer der OGs. Mhm. Also, müsste ich mich reinlesen, ich ganz so bewandert bin ich da jetzt leider auch. Also, du musst nicht alle kennen, Philipp. Ja, ich weiß, gut, aber der sagt mir jetzt leider nichts, aber sieht nach krassen Dude aus. Entschuldigung. Akira Takaradas Figur wird einmal von einem Attentäter angegriffen, will umgebracht werden. Das war Shiro Sano, den haben wir bei unserem Godzilla-Marathon im Film zuvor gesehen, das war nämlich dieser exzentrische, langhaarige Chef des Fernsehsenders in Godzilla, Mothra, King Ghidorah, Giant Monsters, All Out Attack. GMK, genau. War auch natürlich noch in anderen Filmen mit dabei. Masato Ibo habe ich schon erwähnt, der war in Godzilla vs. Megaguirus zum Beispiel dabei, auch im Film Im Reich der Sonne. Jun Kunimura war der Major Komuro, also quasi die Nummer 2 auf der Gotengo, der ältere General an der Seite von Don Fry. Kenji Sahara spielt den Paläontologen, der dann eben Geigen entdeckt und das erklärt. Und Kenji Sahara, wie schon gesagt, der hat das ist der 13. Godzilla-Film gewesen. Ne? Ja, und hat auch Science-Fiction-Filme noch und nöcher. Und als letzter Cameo noch zu erwähnen, der Regisseur des Films, der Ryuai Kitamura, spielt einen Radiomoderator im Film. Tatsächlich nach eigenen Aussagen einfach nur, weil sie schnell jemanden gebraucht haben. Ja, das war's dann mal vor den Menschen, oder? Ich meine, wir haben in der Zusammenfassung schon angesprochen, welche Kaijus alle vorkommen. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt auch noch alle durchkauen können. Zumindest nicht im Detail. Nee, also was wir haben im Film ist so ein Who is Who der Showa-Ära, ja. Mit einem CGI-Kandidaten aus den 90ern noch hinzugestreut. Den sieht, es ist aber auch genial. Also das ist ja im Prinzip Roland Emmerichs Godzilla. Und das war auch eine relativ kurzfristige Idee, den hier vorkommen zu lassen. Denn die Toho-Produzenten, oder während halt so der Film in der Mache war, ist ihnen mehr oder weniger bewusst geworden, ach stimmt, wir haben ja eigentlich die Rechte an dem Monster. Wir könnten es ja einfach benutzen. Und dann wurde das auch nicht irgendwie designt, sondern es wurde eine Actionfigur von Trendmaster genommen und die wurde mit einem 3D-Scan eingescannt und das war dann das 3D-Modell. Man muss aber sagen, das Monster hatte ja auch mit Abstand die beste Hintergrundmusik. Nu Metal Kinder. Oh, ja. Gott, ich vermisse die Musik aus der Zeit. Nu Metal. Ja, wenn wir das gleich aussprechen. Also, Zilla wird etabliert. Ist, ich glaube, auch schon am Anfang läuft er in Sydney rum und frisst Thunfisch und wirft Lastwagen durch die Gegend. Und dann kommt es natürlich zum Kampf East vs. West. Der Suit Mation Japano-Godzilla kämpft gegen sein amerikanisches Counterpart. Und es wird We Are All to Blame von Sum 41 angestimmt. Und der Kampf, der ist ein Schlagabtausch von Godzilla, macht einen nukularen Strahl. Zilla weicht ihn mit einem Sprung aus. Godzilla schleudert ihn mit dem Schwanz ins Sydney Opernhaus und verbrennt den dann mit seinem Atomic Breath. Ja. Und es dauert, glaube ich, 30 Sekunden, wenn überhaupt. Oder 10 Sekunden. Oder es ist Es ist ein ziemlicher Beatdown. Wie aber auch Und mit allen Monstern muss man jetzt ja. Zilla zugutehalten. Ja, ich glaub dadurch, gerade das ist halt so dieses amerikanische gegen japanische Godzilla und dann dadurch, dass hier noch extra musikalisch was anders gemacht wurde, zeigt es halt, ja, liegt es ziemlich vor. Aber Godzilla macht mit seinen meisten Kontrahenten in diesem Film wahrlich kurzen Prozess. Ja, also da hast du alle möglichen Gegner, die dann aufs Übelste zerlegt werden. Gott, welche ist nochmal die Spinne? Das war Kumonga? Kumonga war die Spinne und Kamakuras war die Genau. Gottesanbeterin. Kumonga wird einfach mal komplett rumgeschleudert und einfach mal in den Sonnenuntergang, in den Horizont Ja, das gejietet. ist das Super Mario 64 Ja. Kill. Dann Wobei hat. Kumonga auch, also Scylla ist der einzige Charakter im Film, der komplett CGI ist. Kumonga, da hatten sie sogar eine riesige Puppe. Bei Kamakuras das gleiche. Kamakuras fliegt rum und Godzilla schleudert ihn gegen eine umgeknickte Stromtrasse und spießt ihn da auf. Und dann geht es ja wirklich so weit, dass er King Shiza, Anguirus und Rodan. Rodan verkloppt er einfach gleichzeitig und nutzt sie gegeneinander aus. Da werden die Stacheln von Anguirus mal dazu genutzt, um Rodan aus dem Himmel zu holen und alles Mögliche. Ja, Anguirus rollt rum wie ein Fußball und King Shiza macht einen Fallrückzieher, um ihn gegen Godzilla zu ballern. Und Godzilla macht irgendwie so einen Sprung wie ein Torwart. Ich weiß aber nicht genau, wie das jetzt den Kampf beeinflusst hat. Das sieht irgendwie komisch aus und dadurch schießt er dann Rodan ab. Es ist auch bezeichnend. Das sind Godzillas drei Alliierte in den Showa-Filmen. Also gegen die hat er zwar immer mal gekämpft, aber Anguirus war in ein paar Filmen sein Freund, Rodan war in ein paar Filmen sein Freund und King Shiza eben auch in Godzilla vs. Mechagodzilla. Und das sind auch die, die er nicht direkt tötet. Also die liegen halt dann K.O. dort, ne? Aber die tötet er nicht. War ursprünglich mal im Drehbuch, dass er sie dann, wenn sie aufeinander liegen, alle zusammen wegbrennt. Aber dann hat man sich hauptsächlich gedacht, weil sie die Suits noch für Promotioner nutzen wollten, dass sie sie nicht kaputt machen. Ne? Und außerdem macht es halt thematisch dann auch Sinn, die zu überleben lassen. Du hast kleine Auftritte von Hedorah, da hätte es eigentlich einen großen Kampf gegeben, aber der ist dann auch der Schere zum Opfer gefallen. Also anscheinend ist das gefilmt worden, dass Godzilla gegen Ebira und Hedorah gleichzeitig noch kämpft. Aber da sieht man dann nur das Ende davon. Und ansonsten, du hast Manda taucht auf, kämpft zwar nicht gegen Godzilla, aber die Gotengo kämpft gegen Manda, was also das Duell ist, das man auch in dem Film hatte, aus dem Manda und die Gotengo ursprünglich stammen, Atragon. Und dann hast du noch so Minilla, Ja, komm mir auf. der auftaucht und eben auch noch so da ist, dass er zum Schluss die Friedensbotschaft ausspricht. Oh, Junge. Ja, und die ganzen Monster haben so ein Redesign, das zwar ich würde mal sagen, der Showa-Ära Tribut zollt, aber Tribut zollt. trotzdem ein bisschen moderner aussieht. Bisschen moderner und es wurde halt, die ganzen Monster sind ein bisschen schlanker, sodass man ein bisschen besser kämpfen kann. Da vielleicht gleich mal zum Design und so weiter der Monster und insgesamt zur Tricktechnik oder also zum, weil die Visuals von dem Film sind ja jetzt schon, also gut, ich habe jetzt dummerweise da einen kleinen Sprung gemacht, ich habe nur einen anderen Film aus der Millennials gesehen, aber da hat man jetzt schon mal einen krassen Sprung, also das ist irgendwie meiner Meinung nach so ein bisschen in der goldenen Zeit, wo du praktische Effekte schön reinbringen kannst und das dann einfach so ein bisschen mit CGI aufpimpen und dann kommen richtig coole Sachen raus. Der Wird Film, der hat jetzt. auch doppelt so viel gekostet wie die vorherigen Godzilla-Filme. Also Ja. Toho hat hier 19,5 Millionen US-Dollar springen lassen und die meisten Godzilla-Filme der 2000er und 90er Jahre, die haben so im Schnitt 10 Millionen gekostet. Manchmal ein paar mehr, meistens ein bisschen weniger, aber 10 Millionen ist so das Standardbudget gewesen zuvor. Und für Final Wars allein schon, weil man so viele Monster hatte. Und ich glaube, ich glaube, das war ein Interview von Don Fry, dass Don Fry mal gesagt hat, dass ein Anzug eine halbe Mille gekostet hat. Boah. Und von dem her hast du dann bei 16 Monster ja schon fast das Budget drin. Naja. Aber wie Aber schon gesagt, das hat Don Fry gesagt. Ich weiß nicht, wie wie weit der da in der Produktion auch drin war, dass er das alles ja, das weiß. Haben sie eben gesagt, damit er weniger Geld nimmt. So, also wir müssen da schon so viel sagen, du musst es günstiger machen. Ich will mal kurz noch ein paar von die Suit-Actor schnell ansprechen. Mhm. In Rodan und Manila haben wir Naoko Kamio. Das ist die zweite Suit-Actorin in der Godzilla-Reihe. Zuvor Ryota in GMK als Bakugan. Und sie ist hauptsächlich in Super Sentai aktiv gewesen, also der japanischen Vorlage von Power Rangers, wo sie dann halt eben oft hinter der Maske der Pinken Rangerin gesteckt hat und hier die Stuntarbeiten gemacht hat. Für Gigan und Hedora hatten wir Katsuhiro Yoshida, der scheint weniger bekannt zu sein, aber er hat als Monster im Kurzfilm Gihara, The Dark and Long-Haired Monster gespielt. Das ist ein toller kleiner Film, ja. Dann hast du Toshihiro Ogura, der hat Angirus und Ibira gespielt. Der hat in unzähligen Kamen Rider Sachen die Stunts gemacht. Und dann hast du noch Motokuni Nakagawa, der war King Caesar, Monster X und auch mit Teil von Kaiser Ghidorah. Der hat zuvor schon in der 2000er Reihe den Mechagodzilla der 2000er gespielt, den Kiryu. Und war bei Super Sentai auch in zig Monstern. Und er trägt den Spitznamen Mr. Pink, weil er auch oft bei Super Sentai der Stunt-Schauspieler war, der die Stunts für den pinken Ranger gemacht hat. Genau. Bei der Gelegenheit könnten wir, ich würde mal sagen, Godzilla selbst heben wir uns noch für Schluss auf, könnten wir noch über Monster X sprechen. Mhm. Das einzige wirklich neue Monster im Film. So semi zumindest, das war ja die Vorform von Kaiser Ghidorah. Ja, aber verdammt cool. Ich, weil wir die Zusammenfassung geschrieben haben und ich halt auch mal ein bisschen meine Würze drüber gegeben habe, habe ich das mit der finalen Form eingegeben, weil hier Monster X sehr Freezer-esque ist. Ja, zumindest also, vor allem vor der Silhouette, wie man ihn das erste Mal sieht, da kommt er aus dem Hintergrund einfach so runtergleitet. Man sieht nur so die Umrisse und da ist der Schwanz, der dann so runterhängt, da denkt man sich schon ein bisschen, das könnte so ein bisschen auch fast die Form von Freezer sein, wo er noch so ein bisschen Hörner hat oder so. This is not even my final form. Ja, genau. Ja, es sieht, also Monster X sieht ein bisschen so aus, als hätte jemand einfach einen schwarzen Spandex-Anzug angehabt und dann drüber lauter Skelettteile geklebt. Aber verdammt cool. Ja. Also um den Grund, den Grundstil. Und so natürlich, er verwandelt sich dann in Kaiser Ghidorah und so die Vorform der seitlichen Köpfe von Kaiser Ghidorah formen quasi so die Schulterrüstungsplattner. Und ja, es ist sehr humanoid und der Kampf ist auch sehr, sehr Martial Arts. Also es ist weniger Monsterkloppe, sondern hier Monster Martial Arts. Auch durch den kompletten Film so ein bisschen zieht. Also ich meine, zum Beispiel King Caesar oder so hat ja auch sehr humanoide Bewegungen. Der kommt fast so ein bisschen rüber wie die Naruto-Kämpfer, auch wie er rennt. Also das ist immer so dieses Getippel und so weiter, so ein bisschen Ninja-mäßig. Ja. Und insgesamt die Physics in dem ganzen Streifen sind ja vollkommen Banane. Die machen auch nicht irgendwie langsame Bewegungen, damit die Monster wuchtiger rüberkommen. Nee. Macht aber jetzt, finde ich, auch nichts, weil die im Verhältnis, also man hat jetzt hier von der Technik her, dass die Umgebung einfach so klein aussieht, du checkst schon, okay, die sind jetzt gigantisch. Und es ist einfach nur vollkommen krass, wie die dann da rumfliegen und springen und auch Godzilla recht agil ist und da Punches verteilt und alles mögliche. Und der Kampf gegen X ist vor allem dann auch nochmal richtig schön kloppe, Martial Arts mäßig, geil. Ja, Monster X verwandelt sich dann in Kaiser Ghidorah. Mhm. Generell ein paar von den Ideen für Kaiser Ghidorah finde ich nicht übel. Also das Farbschema mit dem schwarz-dunkelblauen, das sich dann mit dem Gold einen coolen Kontrast bildet. Aber man entschied sich dazu, dass Kaiser Ghidorah nicht zwei Beine hat, sondern auf vier Beinen läuft. Mhm. Der hat so ein bisschen Form, also Körperform wie ein dreiköpfiger Brachiosaurus. Und das ist halt vor allem im Vergleich zu den sehr agilen Monstern, die man hier im Film hat, ein harter Stilbruch. Mhm. Der kann dann hauptsächlich mit Strahlen kämpfen und wenn er dann so auf seine Hinterbeine geht, um auf Godzilla zu stampfen, sieht man halt, dass das prinzipiell Pferdekostüm ist. Einer ist hinten im Arsch, einer ist vorne drin. Und das hilft dann auch nicht, dass seine Flügel viel zu klein sind. Also der könnte nicht mal fliegen, wenn er es versuchen würde, weil das ist, nee, das ist zu klein, da brauche ich gar nicht drüber reden. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, das ist mir Gott sei Dank so überladen, wie der ganze Streifen ist. Ich habe es mir auch kurz gedacht, so, naja, die sind ein bisschen klein, aber wenn du an den Film rangehst und auf sowas schaust, dann, Ja, ja, macht ich so einen war, Fehler. genau, Ja, Hirn aber aus. gerade, aber es ist halt schade, dass hier mit dem kein so agiler Kampf, so also dynamischer Kampf möglich ist. Na, Weil es ist ja. halt einen ganzen restlichen Film, hast du die ganzen dynamischen Kämpfe und hier ist Ist das es halt Beam-Battle? ein ziemlicher Klotz, der dann rumsteht und dann halt ein bisschen sich mehr so grob bewegt. Aber das hat dann was anderes ermöglicht, was man dann vielleicht eher abkauft. Seinen Untergang und der ist schon. Alter. Wenn da ein Kopf nach dem anderen ausgerissen wird und dann hier so ein Ja. wunderschöner Schulterwurf über den Hals hier rübergefeuert wird, das ist dann auch schon wieder grandios. Das muss man auch wieder lassen. Und zum Schluss macht Godzilla seinen epischen, aufgeladenen roten Strahl und schießt Ghidorah in die Stratosphäre, bevor er explodiert. 360, Baby. 360. Der wird eventuell später auch nochmal erwähnt. Fuck! Ein Monster, bevor wir zu Godzilla kommen, würde ich noch schnell ansprechen. Mothra kommt vor. Oh ja! Kommt zum Schluss auch noch. Ja, übrigens, hier Mothra. Mothra kämpft gegen Gigan, der wiedererweckt ist und jetzt Kettensägenhände hat. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe schon gesagt, ich habe die Kämpfe nochmal angesehen. Bevor ich das nochmal angesehen habe, habe ich das komplett vergessen. Dass Ich, ich, Mothra nochmal da war. über, das hatte ich überhaupt nicht mal am Schirm. Das habe ich gesehen und habe mir gedacht, oh ja. Und das war eher so ein Oh ja von einem Film, den ich vor 5 Jahren mal gesehen habe und nicht die Woche davor. Es ist viel los. Es ist viel los. Es ist viel los. Okay, Godzilla wird gespielt von Tsutomu Kitagawa. Der war von 79 bis Mitte der 90er Stammbesetzung bei Super Sentai, also auch in der Vorlage von Power Rangers, meistens der blaue Ranger, ab und zu der schwarze Ranger, seltsamerweise nicht bei Jew Ranger, also die Vorlage der Mighty Morphin Power Rangers, aber so ziemlich alle anderen Power Ranger Staffeln von den 70ern bis in die 90er, hat dann auch später auch noch andere Rollen bei Sentai übernommen, aber da war er eben Teil der Stammbesetzung. Und dann in den 2000ern war er auch die Hauptbesetzung für Godzilla. Also die hat in den meisten 2000er Jahre Godzilla-Filmen im Kostüm gesteckt und der hat über diesen Suit von Final Wars gesagt, dass er in den anderen Filmen hat sich das angefühlt, als würde er einen Sack hinter sich herziehen und würde einen großen, dicken Mann Huckepack nehmen, der in dem Suit steckt. Und hier in dem Film war das ja so, hat er gesagt, ist es so, als hätte er ein Kind Huckepack genommen. Ich stelle mir das ein bisschen so vor, wie der Son Goku, als er seine beschwerten Klamotten ausgezogen hat. Und so kämpft er dann auch im Film. Oh ja. Godzilla schaut in dem Film, ja, wie schon gesagt, athletischer, schlanker aus. Man hat auch wieder die Elemente vom Original Godzilla übernommen. Also zwischenzeitlich hat Godzilla wieder seine Öhrchen verloren. Hier hat er sie wieder. Das ganze Gesicht sieht wieder sehr säugetierartig aus, wie eine Katze ein bisschen, bloß mit spitz zu laufenden Reptilienkopf. Also hat so diese Elemente und er wirkt ein bisschen wie die Bruce Lee-Variante des 90er Jahre Godzillas. Aber es ist definitiv, also es ist unverkennbar ein richtig schöner Godzilla. Also Es richtig cooles ist, Design trotzdem. ja, also man hat ursprünglich mit dem Gedanken gespielt, den Godzilla ein bisschen fieser aussehen zu lassen. Da hat er vorne auf der Brust wie ein lilanes Wabenmuster noch gehabt, wo die Energie so aus seinem Herzen rausscheint und Zacken am Rücken, die komplett abgefahren waren und auch die ganze Haut richtig mehr so dornig. Ein sehr geiles, sehr edgy 2000er-Design. Aber da es ja ein Jubiläumsfilm ist, dachte man sich, nee, wir besinnen uns drauf, wir wollen den Actionfilm Godzilla haben, aber einen, der trotzdem die traditionellen Werte verkörpert, wie es eben bei den meisten Redesigns hier aus dem Film der Fall war. Und ja, Godzilla ist totaler Badass. Wie es Gordon sagt zum Xillion Commander, kennst zwei Sachen auf diesem Planeten nicht. Das eine bin ich, das andere ist Godzilla. Oh Gott, das ist so gut. Das ist so gut. Es ist so schlecht. Ist so cheesy. Unbeschreiblich cheesy. Ja, wie ich mir den Film geholt habe, das waren halt auch ein bisschen so prägende Jahre für mich. Das war so das, wo ich halt angefangen habe, die Godzilla-Filme zu entdecken, die ich eben nicht bei Kabel 1 gesehen habe. Wo ich dann angefangen habe, mir selbstständig die DVDs zu kaufen und Der so. Da hättest du war auf halt. Tele 5 schalten müssen, Junge. Ja, auf Tele 5 und Final Wars, glaube ich, ist da auch noch nicht gelaufen, als ich mir den gekauft habe. Und es war dann schön, wie schon gesagt, das Alpha und Omega der Serie in einer Box zu haben. Und da war halt dann Godzilla so die Power Fantasy für den Streifen. Und um das ging es da, glaube ich, auch. Godzilla, du kannst Godzilla nicht kaputt machen. Godzilla macht dich kaputt. Und Ja. wenn er mal in die Knie geht, dann kriegt er eine Power-Infusion und dann geht's weiter und dann kannst du ihn gar nicht aufhalten. Und Mit er ist einfach zu einig, den Kaiserenergie. ganzen Film. Er ist so herrlich angepisst. Ja. Muss seine Wut nur in die richtige Richtung lenken, um die Erde zu retten. Er hat sie zwar auch komplett zerstört, aber Okay, so, wir plappern jetzt schon fast hier so eine Stunde rum und wir sind immer noch bei den Charakteren. ja, es Es ist ist halt so viel viel, los. es ist viel Film. Also, Regisseur Kitamura, von dem findet man viele Interviews, die du auch verstehst, weil der Typ, der wohnt in L.A., hat auch schon einige amerikanische Filme gemacht, unter anderem den Film Midnight Meat Train mit Bradley Cooper und The Doorman mit Jean Reno. Die haben sich aber anscheinend nie über Godzilla unterhalten, hat er beim Interview gesagt. Kitamura wirkt wie ein ziemlich ausgelassener Dude. Und der ist eben von Toho engagiert worden. Also der ist nicht zu Toho gegangen, sondern Toho ist zu ihm gegangen und hat gesagt, hey, du machst den Jubiläumsfilm. 50 Jahre Godzilla. Und er hat dann gesagt, ja, Sie wissen ja, was für ein Regisseur ich bin. Er hat vorher die Azumi-Filme gemacht, oder den ersten Azumi-Film. Der zweite hat dann Shusuke Kaneko gemacht, der MGMK-Regie geführt hat. So führt wieder alles zusammen. Kitamura ist halt bekannt dafür, dass er so überdrehte Action macht und erbarmungslose Action eigentlich. Und da hat er dann gesagt, ja, sie wollten den Kitamura-Film für Jubiläum, also habe ich ihnen einen Kitamura-Film geliefert. Und er hat sich dann mit dem Produzenten von Toho, hat er sich zusammengehockt, da haben sie dann einen ganzen Tisch voll mit Godzilla-Spielzeug gehabt und haben dann quasi dadurch, indem sie ja, ein bisschen rumgespielt haben, entschieden, hey, welche Kaiju kommen im Film vor. Und ungefähr so muss auch die Scriptwriting-Phase ausgesehen haben. Ich meine, wir haben es ja schon als Mal, es wirkt alles comic-mäßig und so ein bisschen, als hätte es ein 13-Jähriger wieder gemacht. Wie eben, das ist eine tote Sau inzwischen, aber wie eben so die 2000er waren. Und so fühlt sich's an, als wären zwei Dudes an einem großen Tisch gewesen mit diesen Kaijus. Die haben die Plastikfiguren genommen, haben die so ein bisschen zusammengekaut und haben sich gedacht, geile Idee, das wird Ja. gut. Ja, und auch das Außen herum. Einerseits wurde sich da ausgiebig bedient, zum Beispiel bei Matrix, wenn dann Ozaki so die Laserstrahlen in der Luft Oh stoppt, das ist ja. genau wie bei Neo. Andererseits muss man natürlich sagen, Matrix hat sich extrem viel vom japanischen Anime bedient. Von dem her haben sie da nur zurückgeklaut, die Lieber Japaner. gut geklaut als schlecht erfunden. Ja, dann hast du die Sache mit dem Mutterschiff, wo dann der eine reinfliegt, wie bei Independence Day oder Star Wars Episode 1 und dann den Schildgenerator kaputt macht. Was auch witzig ist, der fliegt durch die Schleuse, die sich gerade so hinter ihn zuschließt, fliegt er rein und der Schacht, der führt genau zum Schildgenerator nirgendwo anders hin. Und Ist das, und gefühlt er ist. weiß auch ganz genau, das ist der Schildgenerator. Und bei dem Tempo, bei dem er fliegt, war das Schiff gefühlt 70 Kilometer lang. Ja, und du verstehst, was da passiert, eigentlich auch nur durch kulturelle Osmosis. Also du weißt, der fliegt da rein und macht den Schildgenerator kaputt. Sie haben davor probiert, den anzugreifen, die Schilde sind und weißt schon, es ist halt, du weißt das, was passiert und das, was passieren wird, weil du schon andere Filme gesehen hast. Und ich habe mich großzügig bedient. Großzügig. So der Motorradkampf, Oh der da am Gott. Anfang ist. War das nicht bei Mission Impossible 2 so ähnlich? Wobei Motorradkämpfe, da hat es bestimmt zig Sachen in Richtung Kamen Rider auch zuvor schon in Japan gegeben. Das will ich Ihnen gar nicht absprechen. Aber es fühlt sich sehr nach diesen End-90er-Jahre Sci-Fi-Kitsch, der eben auch im US-Kino Einzug hielt, an. Und halt in vielerlei Hinsicht wie ein Knock-off vor dem Zeug, wo halt eben auch vielen Leuten sauer aufstoßen kann. Also da mache ich keinen Hehl drum. Und dann hast du dann auch noch weitere infantile Szenen. Also ich denke da an das Kind mit dem Schokorammel, das auch mit dem Kaiju-Spielzeug spielt und dann so, oh, Anguirus, sagt, dass er den im Fernsehen sieht. Und zuvor noch eine Schildkröten-Actionfigur nimmt und in den brennenden Kamin wirft und sagt, du Verlierer. So ein leichter Jab Richtung Gamera. Aber ich glaube, also auch wenn der Film lauter solche Sachen macht, irgendwie kann man dafür, kann ich ihn nicht böse sein, weil er eben, weil du den Film nicht ernst nehmen kannst. Ich Deswegen glaube. kann ich es auch nicht als ernste, wie so als ernste, bös gemeinte Kritik verstehen, weil nichts in dem Film ernst gemeint ist. Ja, ich weiß nicht. Also, der Film schafft es irgendwie gleichzeitig, viele Sachen zum. Wie sage ich das jetzt? Auf der einen Seite, so wie die es spielen und so weiter und wie das alles abgeht, nimmt es sich Bier ernst. Aber auf der anderen Seite. So wie sie es machen, das kann gar nicht ernst gemeint sein. Ja. Und ich meine, auch mit den ganzen CGI-Effekten oder insgesamt allen Effekten, so wie die Kaijus kämpfen, so fick dich Physik, wir machen jetzt einfach unseren eigenen Scheiß. Das sind krasse Kämpfe, das muss bierernst sein, aber so wie es dargestellt wird, auch mit dem CGI, teilweise, da ist eine gigantische Scherde, die da ist. Du hast ein paar Effekte, die sehen super aus. Das ist fast so richtig schöne Runde abgerundet und das ist in sich stimmig. Und dann kommt Zilla um die Ecke und sieht aus wie, ja, in der Basin jetzt vielleicht nicht überragend, sagen wir es mal so. Als wär's ein TV-Film. Ja, genau. Und es ist irgendwie so diese Amalgam. Oh Gott, jetzt, ich kann keine Worte. Amalgamation, Vermischung. Vermischung von solchen Sachen, wo du dir dann denkst, naja, es ist halt ein Film, ne? Also da kannst du jetzt nicht sagen, so ernst kann das nicht mal sein. Es ist, ja. Ja, es passiert sehr viel im Film und da vergisst man so in der ersten Hälfte, dass es eigentlich ein Godzilla-Film sein soll, weil es dauert, ich glaube, es dauert fast eine Stunde, bis das Godzilla aus seinem eisigen Grab aufersteht. Aber dir ist auch nicht langweilig. Wir sind da damals, wir sind im Kino gesessen, ich glaube, der Steffen, der Trash-Taucher, hat so von hinten gesagt, so zu dir, glaube ich, so, das ist zwar übrigens noch ein Godzilla-Film, gell? Also nicht, dass du das vergisst. Er wird ja ganz am Anfang gleich mal im Prinzip im Vorspann mehr oder weniger, als er Ja. sein eisiges Grab findet. Ja, am Südpol eingefroren von einem jungen Captain Gordner, der Überhaupt nicht aussieht wie Gott. von den Schauspielern gespielt wird, der überhaupt nicht wie Don Fry aussieht. Aber so zum Anfang hast du ja auch diesen Vorspann gemacht von Carl Cooper. Das ist Opening, das auch so Godzillas oder Tohos eigentlich ganze Geschichte feiert mit Ausschnitten aus allen möglichen Toho-Monsterfilmen. Und der Carl Cooper, der hat ja auch einen Vorspann gemacht für die Sam Raimi Spider-Man-Filme und für die MonsterVerse-Filme. Also 2014, den wir das Oh. letzte Mal angesehen haben, da ist der Vorspann eben mit den ganzen Namen, die dann geschwärzt werden und sowas, das ist auch von Carl Cooper gemacht, der gleiche, der Cool. hier den Vorspann gemacht hat. Der Bock auf Godzilla. Und dann ziemlich epische Musik während des Vorspanns und danach mehr so ein Synthesizer-Gedudel von niemand geringeren wie Keith Emerson von Emerson, Lake & Palmer, der hier den Soundtrack gemacht hat, aus irgendwelchen Gründen. Gott, es ist wieder ein Potpourri. Es ist, also Ja, absolut, absolut. du hast hier nicht nur, dass dir eigentlich alles an Filmen, das da zu der Zeit cool war, klaut. Du hast da einfach alle möglichen Elemente. Was könnte cool sein? Was ist gut? Schmeißen wir es alles in den Topf rein. Und nein, da wird kein Stück Fett weggeschnitten oder da, wir machen kein. Philipp, doch, da wurde viel geschnitten, weil es wäre eigentlich so viel Material noch übrig gewesen, ne? Aber Also wir hoffen immer noch, also ich hoffe immer noch auf den Kitamura-Cut, der dann, keine Ahnung, 3 Stunden oder so dauert. ich hoffe mit. Weil allein um diesen Wahnsinn anzusehen, weil der ist ja auch geschnittener, also Also es passiert ja nicht nur viel, sondern der ist in so einem Tempo geschnitten. Ich weiß nicht, wie viel Kokain da in den Schneideraum aufgesogen wurde. Aber das ist so, als würdest du ein Musikvideo ansehen, aber das noch in doppelter Geschwindigkeit. Gut, dann sagen wir es mal anders. Gefühlt ist nichts weggeschnitten worden. Ja. Es wurde einfach, da wurde einfach reingestopft und reingestopft und reingestopft. Ja. Vielleicht tut es auch gar nicht schlecht, dass da so viel geschnitten wurde, dann ist der Takt ein bisschen schneller, weil sonst vergisst du schon wieder, was vor einer halben Stunde war. Wenn das restliche Material genauso insane ist, wie das, was drin ist. Dann bin ich Ich dabei. meine, es gibt Sachen, wo hätten rausfliegen können. Ich denke da zum Beispiel an diesen Fake-Meteoriten, der auf die Erde zufliegt, der aber dann ein Hologramm ist. Auch übrigens eine Referenz an den alten Toho-Film. Der Planet heißt Gorath. Und da gab es eben auch einen Toho-Film, wo es darum geht, dass ein gigantischer Meteorit auf die Erde fliegt. Da müssen sie am Südpol gigantische Düsen bauen, um die Erde aus dem Weg zu bringen. Toller Film. Das sind dann sogenannte Erdrotationsbeschleuniger. Das sind heute die ganzen gottverdammten Windkraftwerke. Die machen Ja, genau das genau. Gleiche. Ja. Ja, aber schon, hier, das Element ist eine Anspielung an den Film. Letztendlich ist es aber dann für den großen Plot irrelevant. Aber zum Schluss kommt dann dieses Monster X auch in Form von den gigantischen Asteroiden auf die Erde. Und als ich, keine Ahnung, den Film das erste Mal auf DVD angesehen habe, habe ich gedacht, ach so, also gibt es den Meteoriten doch. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt auch gemeint. Ich dachte, der Meteorit ist kein Meteorit, sondern... Vielleicht ist es ein Hologramm von den Meteoriten über Monster X. Ja, hätte ich auch gemeint. So habe ich es Aber es verstanden. ist. Aber es ist. Also sicher kann ich es dir nicht sagen. Ja, ich glaube, das kann keiner. Aber also es ist auf jeden Fall kein erdzerstörender Meteorit auf dem Weg zur Erde gewesen. Aber Monster X war in Form eines Meteoriten auf dem Weg zur Erde. Ja, Ja. ich glaube, das beschreibt sehr gut, wie die Handlung in den Filmen abläuft. Also man versteht nicht alles, das muss man aber auch nicht. Man muss so die groben Züge mitnehmen. Ja. Die Beats des Films. Und die Beats sind dann Beat-Ups. Ach, wir haben noch nicht mal das fucking Katana von Don Fry angesprochen, dass der wie ein Samurai rumrennt. Ja, und dass er aussieht, keine Ahnung, als hätte er irgendeine Sowjetuniform an. Ja! Während die Mutanten aussehen, als hätten sie irgendwie eine SS-Lack- und Lederuniform an. Mit so durchsichtigen Plastikpanzerungen. Ja, das ist die Kampfrüstung. Und wenn es quasi nicht in Kampfrüstung sind, da haben sie diese langen Ledermäntel an mit diesen roten Armbinden. Und es sieht schon verdächtig nach Deutschland in den 30ern und 40er Jahren aus. Und ich muss immer noch sagen, zu der, also, sieht schick aus. Es ist historisch so, die Alliierten waren verdammt eifersüchtig auf die schnittigen Uniformen und Mäntel der Deutschen. Wenn das jetzt im Film so rüberkommt, ey, sieht einfach schick aus. Ja, und daneben habe ich schon gesagt, diese Plastikrüstungen, auch diese Spandex-Anzüge, wo dann so ein bisschen halbtransparente Plastikplatten drüber sind, die einem vor bestimmt vielen gefährlichen Sachen schützen können. Die sieht eher so aus, als würden sie gleich auf ein Roller Derby gehen oder so. Aber Ja. keine Helme, gell? Keine Helme, weil wir müssen die coolen Anime-Frisuren tragen. Ne? Oh ja, und man muss das Gesicht sehen dabei. Muss das Gesicht sehen, ja, keine Helme. Und dann aber mit gigantischen Bazookas und Laser-Miniguns rumhüpfen und Ebira mit Fußsoldaten platt machen. Ne? Ja, das hat mich irgendwie auch schon wieder so ein bisschen an Attack on Titan erinnert. Vielleicht war das auch die Inspiration für Attack on Titan, wo sie dann auch so an diesen Schnüren dann rumrennen. Das hast du ja da auch öfter. Es gibt die Videospielreihe Earth Defense Force, EDF, genau wie die EDF in diesem Film. Und da bist, ist eine japanische Serie, wo du halt so Soldaten spielst, die mit Anime, Laserwaffen und sowas gigantische Insekten kaputt haust. Gut, die Reihe, die gibt es schon seit NES-Zeiten, also er hat quasi sein Beginn schon in der 8-Bit-Ära, aber würde mich wundern, wenn es da nicht eine Querbefruchtung gegeben hätte zwischen denen, sag mal. Ja, also... Ja. Und wie die dann auch rumspringen, also... Oh. Oh. Okay, wollen wir vielleicht dazu übergehen, darüber zu sprechen, wer das Monster des Films ist? Was ist die Botschaft, die Message des Films? Ja. Also Kitamura selbst, der Regisseur selbst, hat mal gesagt, dass die Botschaft, dass der Film eine Anti-Violence-Botschaft hat. Dafür spricht die letzte Szene, in der Manila und dieses kleine Kind dann eben so ihre Arme ausbreiten und Godzilla und die Menschen davon abhalten, ganz zum Schluss aufeinander loszugehen. Dagegen spricht hingegen die 118 Minuten vorher. Ja. Ich hätte jetzt vielleicht auch gesagt, weil habe ja die Zusammenfassung geschrieben und mir da mal für die Namen und so weiter Wikipedia zu Hilfe gezogen. Und da steht am Anfang dann gleich mal, dass die ganzen Kaijus und so weiter aufgrund Umweltzerstörung und so weiter da sind. Da habe ich mir gedacht, naja, da kannst du wieder ein bisschen den Umweltschutz mit reinbringen, aber... Ein bisschen, ja, aber das ist halt ein Satz einmal im Film. Sagen wir es hier mal so, die Message geht irgendwie im Verlauf des Films verloren. Ja, ja. Also anders als vielleicht ein Godzilla vs. Hedorah, der seine Message ziemlich auf der Brust trägt, ist es hier so mehr so vielleicht im Hintergrund. Subversiv. Ja. Und ich würde jetzt mal sagen, das Monster des Films sind die Xillions und... Ja, aber vor allem der Controller. Der Controller. Und viel mehr braucht man nicht drüber reden, weil viel mehr braucht man sich da auch nicht denken. Also so viel zum Message des Films. Reden wir über die Top- und Flop-Momente. Mit was wollen wir denn anfangen? Beim Flop-Moment könnte ich gleich anschließen, was wir fast zum Ende angesprochen haben. Ja. Die Menschen kommen gegen Kaiju als Einzelsoldaten an. Wenn jetzt da die ihr gigantisches fucking U-Boot bauen und damit einem Maser das Ding einfrieren können irgendwie und durchfeuern können. Das Ding ist gigantisch, da ist extrem viel Technik, das ist halt mächtig drin. Gehe ich mit, also dass wir dagegen die riesen ankommen. Okay. Fußsoldaten, die haben Raumschiffe mit ewig fetten Raketen, die den Kaijus irgendwie, da geht dann halt so eine Hautschuppe runter und dann kommen die mit so einer kleinen Bazooka und Lasermaschinengewehren um die Ecke und machen Ebi da platt. Ja, aber er sagt, bevor er da reinschießt, noch: Entschuldigung, ich bin Vegetarier. Was auch nicht wirklich Sinn macht, wenn er dann das Monster platt macht. Das macht überhaupt keinen Sinn, aber die Szene hat sich irgendwie so: Hä? Nimmt halt sehr viel von der Macht der Kaiju weg. Genau. Und das fand ich ehrlich gesagt doof. Das war die einzige. Für mich persönlich der einzige Teil vom Film, wo ich mir dachte, das muss jetzt echt nicht sein, das ist ein bisschen doof. Ja, also es ist spektakulär, aber irgendwie untergräbt es eben. Also da wenn es ja dann irgendwie so Mini-Kaiju-Offspawns oder sonstiges Ebira ein paar Eier gelegt und die müssen dann ein paar Mini-Ebiras killen und die können sie dann noch irgendwie anstinken oder so, okay, aber gegen das Ebira, das in vorherigen Iterationen Godzilla einen guten Kampf geliefert hat. Ja, also Ebira war nie das stärkste Monster, aber trotzdem sollte das so sein, was nicht durch so eine Handvoll Fußsoldaten, ich glaube es waren dann zum Schluss 5 oder 6 waren es. 5 oder 6, also, am Anfang haben viele gegen sie gekämpft, aber dann sind die Top-Kämpfer der IDF gekommen, die Mutanten, und die sind dann rumgehüpft. Ich glaube 3 Bazooka-Schützen und Osaki und sein Kumpel mit der Maser-Minigun. Ja, also... Das sollen sie einfach ein paar mehr Maser bauen, dann bauen sie ein paar fette Flaggschiffe noch und dann können die alles wegfeuern, was geht. Also dann sind die Kaijus überhaupt kein Problem. Also ja, er gibt einfach das nennt sich. Ich würde es auch abkaufen, wenn das große Geschütz irgendwie, weißt du, der Smaug-Effekt, dass eine Schuppe locker ist und dass dann der in den Schwachpunkt reinschießt, wo man sonst mit einem großen Geschoss nicht hinkommen könnte oder sowas. So ist in die Richtung. Aber ja, stimmt ich dir zu. Was habe ich mir aufgeschrieben? Ich habe mir aufgeschrieben, in der ersten Hälfte ein bisschen zu viel Kung Fu, ein bisschen zu langes Menschen kloppen sich gegenseitig. Finde ich nicht schlecht. Aber wenn ich dann mir so die Monsterkämpfe ansehe und es sind halt dann drei Monsterkämpfe, die so lang sind wie ein Kung-Fu-Kampf, den ich davor gesehen habe, dann denke ich mir so, oh Mann, also ich hätte schon gern Typen, die sich gegenseitig aufs Maul hauen, kann ich in jedem Film ansehen. Aber Godzilla nur hier. Also das ist, es ist generell ein bisschen so bei so Martial-Arts-Filmen, vor allem wenn die so überchoreografiert sind, also wenn es halt dann wirklich das technische zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack ist, dann sehe ich mich da relativ schnell satt daran. Ich bin halt dann jemand, ich schaue dann lieber so diese Kämpfe an, die ein bisschen mehr raw und emotional sind, als diese, deswegen gefällt mir zum Beispiel, glaube ich, der Dread von 2012 mehr wie The Raid, weil die Kämpfe in The Raid irgendwann sehr spektakulär, kann ich verstehen, wenn es mir geil finde, oder irgendwann wäscht das einfach nur über mich drüber, dass sie sich da gegenseitig minutenlang kloppen. Aber das ist so eine Sache, so am Anfang, so die erste Stunde, denke ich immer so, ja, ist schön, dass ihr kämpft und ihr dürft auch kämpfen, a bit too much. Dann habe ich mir aufgeschrieben, Godzilla kämpft gegen zahlreiche Monster und es ist auch oft sehr kurz, die Kämpfe. Und dass wir da dann einen vollen Kampf zwischen Godzilla und Kumonga und dann nochmal gegen Godzilla und Kamakuras haben, die eben beide steifen Puppen bzw. die CGI-Monster sind, fand ich dann auch schade. Da wäre dann der Kampf zwischen Godzilla und Hedorah wahrscheinlich ein bisschen interessanter gewesen. Also nicht, dass ich die Kämpfe von Kamakuras irgendwie, also wenn er den aufspießt, geile Scheiße. Wirklich, wirklich, liebe ich. Aber, und der Strommast wurde definitiv von Deutschen gebaut, so stabil wie der war. Der ist aus Kruppstahl gefertigt, oder? Haben's mit ihren Nazi-Uniformen haben sie den Kruppstahl gemacht. Ja, also das finde ich ein bisschen schade. Vielleicht hätte man mit den Käfer-Kaijus auch so ein 2 gegen 1 machen können, dass man die zusammen mixt und dann vielleicht noch den richtigen Kampf zwischen Hedorah und Ebirah zeigen. Also, weißt du, ich hätte gern so dieses Suit-on-Suit-Actor gegen Suit-Actor, das hätte in den Filmen, in denen sowieso so viel gekämpft wird, ich vielleicht da noch mehr gefeiert, wenn es noch gewesen wäre. Und dann habe ich noch einen Flop-Punkt, das ist Amazon Sinti-Gedudel. Ja. Das ist Amazon Sinti-Gedudel, das immer dünn. Und das auch nur übers Ende drüber. So für die Exposition am Anfang von mir aus, also übers Finale vom Film, macht da den Godzilla-Marsch beim Jubiläum. Ja. Zu den Top-Momenten. Ich habe schon mal den 360-Beam erwähnt. Der ist mächtig. Aber ich tue mich sonst unheimlich schwer, nicht, weil es keinen Moment gibt. Alles. Also, bis auf die Menschen, die gegen die Kaijus ankommen. Ich habe mich köstlichst amüsiert. Also wirklich fast vom Anfang bis zum Ende von den Streifen, seien es die Don-Fry-Sprüche mit gut gemacht. Oder du kennst mich noch nicht und du kennst Godzilla noch nicht. Also da haben wir ja schon einiges angesprochen. Die Monster-Kloppe ist einfach herrlich bescheuert. Sie würden doch keine Frau schlagen. Doch! Also ich meine, man kann jetzt hier wahrscheinlich schon meine Bewertung dann ablesen, aber ich habe mich einfach von vorne bis hinten komplett entertained gefühlt. Jetzt nicht aufgrund großer Qualität oder so, sondern einfach, weil es unterhaltsam war. Und da jetzt eins der Top-Momente noch mehr rauszieht, ich tue mich da schwer. Also alles. Das war ein einziges Highlight. Ich habe mir ein paar Momente aufgeschrieben. Und zwar, als Godzilla in der Antarktis erweckt wird und dann Geigen platt macht. Geigen schießt irgendwie so Enterhaken und fesselt Godzilla Und das ist eine schlechte Idee. Godzilla greift so diese Ketten und zieht Gigan zu sich her und schießt ihn dann seinen verdammten Kopf von den Schultern. Und dann hast du auch noch so diesen Zoom auf Godzillas Auge, in dem anime-mäßig das Feuer brennt. Ist das nicht geil? Ach, scheiße, und dann kommst du auch noch, wo dann Mothra dem neuen Gigan den Kopf absäbelt und der dann einfach so runterfällt. Gigan schießt auch zwei so Sägeblätter ab und schneidet sich dann quasi damit selbst in Stücke. Seltsam, dass das nicht Monster X passiert, weil Monster X ist eigentlich die Freezer-Referenz. Ja. Genau, dann natürlich der Sum-41-Kampf. Ich glaube, es gibt kaum eine Szene aus diesem Film, die so oft auf YouTube hochgeladen oder im Einzelnen angesehen wird wie der. Ja. Es ist dann einfach witzig und knackig inszeniert. Ja. Und der böse X-Controller sagt schon irgendwie so, ja, ich wusste, dass dieses thunfischfressende Monster nutzlos ist oder irgendwie so. und dann noch generell gesprochen, Godzilla als Power Fantasy. Das ist der Film ist für pubertierende Jungs gemacht worden. Ja. Dass sich die geil fühlen, während sie ihren Helden Godzilla und dann so einen Knaben wie den Don Fry beim Prügeln zusehen. Und oder Ozaki. Ja, da hat er mich halt damals abgeholt und vielleicht bin ich da auch nostalgisch dafür. Und einfach die Godzilla Power Fantasy, das ist was, das ich in vielen Filmen immer wieder gerne sehe, wenn eben du kannst Godzilla nicht aufhalten. Godzilla is the most badass thing on the planet. Und finde ich immer wieder cool, wenn ich sehe. Ja. Einfach die Tatsache, dass er sich durch alle Monster durchprügelt. Geil. So, ich glaube, damit können wir dann zu unseren Daumenwertungen, zu unserer wertungslosen Wertung des Films gehen. Wir bewerten hierbei nicht irgendwie objektive Qualität oder sowas, sondern unser persönliches Entertainment. Wie viel Spaß hat uns dieser Film persönlich gemacht? Das geht mit unserem Daumenrating. Wenn es ein putzlangweiliges Ding war, von dem wir nie wieder was hören wollen, gibt es bei uns die schlechteste Wertung. Es sind zwei Daumen runter. Wenn wir ein bisschen mehr Spaß hatten, aber eigentlich auch eher negativ, dann gibt's einen Daumen runter. Wenn wir dem Film ambivalent gegenüberstehen, gibt's unsere Mittelwertung mit einem Daumen hoch, einen Daumen runter. Bei Spaß gibt's einen Daumen hoch und bei ganz viel Spaß gibt's zwei Daumen hoch. Und Philipp, hattest du ganz viel Spaß? Oder Ich hatte brutal Spaß bei dem Streifen. Also vielleicht hat es auch geholfen, dass man da so ein bisschen zusammen lachen konnte, dann auch über die ganzen Dinge und so weiter, weil wir da, ich habe mich da ein paar Mal zu unserem Freund, dem Trash-Taucher, umdrehen müssen und er hat mir dann einfach immer nur grinsend zugenickt, so, ja, das ist gerade wirklich passiert. Und es geht weiter. und es kommt noch schlimmer. Ich muss da eine Szene noch beleuchten. Die wollte ich eigentlich bei den Top-Momenten sagen, hab's aber vergessen. Das ist, glaube ich, das, was wir uns am meisten beömmelt haben, während wir den Film angesehen haben. Don Fry sitzt ernst da in der Gotengo, in der Zentrale der Gotengo und erklärt den ihren Plan. Und hinter ihm ist so die große Liste der Crew der Gotengo. Und einer der Crewmates auf der Gotengo heißt Johnny. Und das Schlimme ist, es ist immer, wenn sie Don Fry gefilmt haben, ist es direkt neben seinem Kopf dort gestanden. Und es sind nicht irgendwie zwei Johnny, sondern siehst die ganzen Namen, die nebeneinander stehen. Es ist immer Vor- und Nachname. Und da ist halt einer am Schiff, der Johnny heißt. Und das haben dann, war es der Marcel und ich oder irgendwie sowas, haben das gleichzeitig auch noch laut gesagt. Also nicht super laut, wir waren im Kino, also Johnny. Also es hat halt so in der Konstellation, ich hatte the fucking time of my life. Ich verstehe vollkommen, wenn Godzilla-Fans sich an der einen oder anderen Sache hier aufregen können und da nicht ganz so viel Spaß rausziehen können. Ich kann's. Und ich tue es. Und ich werde mich nicht dafür entschuldigen. Ich fand es einfach geil. Das Einzige, was ich dann fast ein bisschen nervig fand, hat aber auch nicht für einen Flop-Moment gereicht, war, dass dann halt so am Ende die Menschen dann so, oh, ich bin jetzt auch einer von diesen, ich habe die X-Gene und ich bin ein Kaiser und ich kann dem jetzt Kraft zuschießen. Aber nein, im Endeffekt war es mir dann auch egal. Ich habe in dem Moment gedacht, vielleicht ist das was für die Flop-Momente. Aber eigentlich ist mir scheißegal. Stimmt, eigentlich ist es bescheuert, dass er seine Kaiser-Energie über die Gotenko dann auf Godzilla schießen kann. Das ist voll Banane. Wie zur Hölle. Und insgesamt, dass die Kaiserenergie reicht, ja, den Godzilla dann so ein Overload zu geben, weil im Prinzip wäre das dann wahrscheinlich einfach so, du schützt halt Sprit in Godzilla rein und Ghidorah saugt den Sprit wieder raus, weil was willst du machen? Ich meine, Ghidorah hat ja auch Kaiserenergie, das ist ja das schon. Also, Er ist ja Kaiser, Ghidorah. der Film ist unheimlich dumm, aber es ist Ja. mir scheißegal. Ich hatte einfach jede Menge Spaß. Von mir gibt es zwei fette Daumen nach oben. Es ist einfach grandios. Ich bin ein Kind, das beim Edeltrash der frühen 2000er mit den Steifen bin ich groß geworden und das ist einfach das, was ich liebe. Also ich habe es schon öfter, wenn ihr könnt mir auch Catwoman und so weiter um die Ohren klatschen. Ich habe Spaß dabei. Der Film ist vielleicht nicht gut, aber ich habe meinen Spaß dabei. Van Helsing, X-Men, alles. Und genau das ist so ein riesen fetter Klumpen aus genau dieser Ära und ich kann es nur lieben. Final Wars, es ist weniger ein Film für mich. Es ist mehr so eine ausschweifende Jubiläumsparty, in dem ganz viel Substanzen genossen werden und der eben dann gleichzeitig auch noch so ein Querschnitt durch den von dir erwähnten frühe 2000er Science-Fiction-Edeltrash ist. Und man kann den Film nicht für voll nehmen, aber das will der Film, glaube ich, auch gar nicht. Ich glaube, der Film, der will halt einfach nur, hey, Godzilla ist 50, lass uns ohne groß nachzudenken Spaß damit haben. Godzilla ist 50, jetzt kommt die Midlife-Crisis. Schaut mal her. Ja, ich find so ein Godzilla-Jubiläum kann man entweder machen mit dem Bier ernster, aufs Original besinnen, mit einer schweren Botschaft. Oder man feiert dann eben die Filme so der 60er und 70er, die eben auch mal abgefahren waren und würzt das dann eben mit seinem eigenen Stil, was eben der Kitamura gemacht hat, aus dem Grund dieser Action-Film-Faktor drin. Und man kann ihn als Film betrachten, als Godzilla-Film und dann sagen, ja du, das ist blöd und also bunter Blödsinn. Oh Und ja. man kann sich aber auch hinsetzen und sagen, hey, das ist halt einfach eine Feier fürs Jubiläum. Und unter dem Gesichtspunkt schaue ich den Film meistens an und habe dann auch meinen Spaß damit. Und das sind halt 2 Stunden komplettes Feuern aus allen Löchern. Und ich mag's. Ich gebe den Film auch 2 Daumen nach oben. Scheiß drauf. Ich habe den früher. Habe ich den mit so in meinen, wirklich so in den Top 5 oder so der Godzilla-Filme gehabt? Also, früher war das wirklich einer meiner absoluten Lieblings-Godzilla-Filme. Inzwischen ist er ein bisschen weiter nach hinten gerückt. Aber nicht, weil ich ihn schlechter finde, sondern weil ich eben mehr Godzilla-Filme entdeckt habe und eben mehr an anderen Godzilla-Filmen lieben gelernt habe. Aus dem Grund rutscht er dann ein bisschen vom Treppchen ab. Nichtsdestotrotz ist er einfach eine spaßige Sache. Johnny, Johnny. Und ich glaube aber, das mit der Midlife-Crisis passt trotzdem da auch insgesamt ganz gut. Also da hat sich der Godzilla-Film dann einfach mal noch in die Gotengo rausgelassen, was in sich, also ich meine, das ist ja schon die vorherige Erfindung, aber dann packst du noch ein fliegendes Bohrer-U-Boot mit rein, ein paar Laserkanonen, ein paar übernatürliche Kräfte, du kaufst dir noch Aliens, weil alles andere befriedigt mich nicht mehr und ist mir zu langweilig. Ich kann nicht damit umgehen, dass ich alt werde, also gebe ich nochmal Vollgas. Also, es ist eine Feier. In den letzten paar Jahren ist Godzilla Day immer so Live-Action-Kurzfilme gedreht worden. Die benutzen den Godzilla Suit aus Final Wars und haben auch zum Anfang auch den Hedorah-Anzug aus Final Wars benutzt. Und ich finde, hier Final Wars ist in der gleichen Tradition wie diese Jubiläumskurzfilme. Weil es ist halt einfach spaßige, überdrehte Actioner. Hey, toll, heute ist Godzilla-Tag. Da wollen wir dann vielleicht nicht den drögen, ernsten Film angucken, sondern irgendwas, das halt, ja, was halt lustig ist. Und das ist halt dann der Film. Das ist also mit dem Film kannst du auch Party machen, ne? Ja, den kannst. Das ist. Da kannst Das du dir so. mit fünf, sechs Jungs auf eine Couch hinsetzen, ziehst dir ein paar Hopfenpatronen rein, hast Spaß damit. Immer. Und ja, dann ist es halt nicht der ernste Godzilla, sondern eben mal der ulkige Godzilla. So, das zu Final Wars, das zu unserer 70 Jahre Godzilla Feierlichkeiten. Final Wars war damals auch ein Ende einer Ära. Das war der letzte Toho-Film mit Sue Meisner. Sie haben, nachdem die Szene, in der Godzilla ins Wasser, ins Meer weggeschwommen ist, haben sie den großen Pool abgerissen, den sie ja seit den 60ern gehabt haben für ihre Special-Effect-Filme, durch den auch schon Mothra und dergleichen durchgeschwommen ist. Und Final Wars war auch ein richtiger Flop. wie hat Jörg Büttgereit hat gesagt, 1 Million Japaner haben den Film angesehen. Und ich glaube, das ist halt quasi nichts. Der hat nicht einmal sein Budget wieder eingespielt. Aber es wurde bereits schon zuvor beschlossen. Also die ganzen Godzilla-Filme, die haben davor schon stagniert an den Kinokassen. Und man hat sich schon 2004, als sie den Film gedreht haben, haben sie schon gesagt, danach ist erstmal Pause. Und es war die Pause, so das Tal der Tränen, durch den dann die Godzilla-Fans aus meiner Generation durchgewandert sind. Weil ich hatte dann in meinen formenden Jahren nur die alten Filme. Und jetzt sind wir in einer Renaissance und wir haben den Minus One und Monsterverse, das ähnlich Banane ist, Banane wird wie Final Wars. Und da kann man dann froh sein und auch so für die nächsten 70 Jahre Godzilla, ich glaube, da ist noch Material da, weil die lassen sich immer mal wieder was Neues einfallen oder nehmen was Altes und legen es auf eine Art und Weise neu auf, das dann auch wieder zu tollen Filmen führt. Also ich freue mich auf die abgefahrenen Monsterverse-Filme, ich freue mich auf den nächsten japanischen Oh Godzilla-Film, ja, wurde der wird angekündigt. direkt vor dem Geburtstag. Ja, dass der Yamazaki, der schon Minus One gemacht hat, jetzt eine Ja. direkte Fortsetzung davon macht. Geil, bin ich mit dabei. Im nächsten Jahr dürft ihr dann euch darauf freuen, dass wir uns durch die Heisei-Ära ein bisschen schwingen durch von Godzilla. Und wie schon gesagt, 70-jähriges Jubiläum. Ich glaube, das haben wir gebührend gefeiert. Wir gucken mal, was es im Dezember gibt. Dezember, Dezember ist ja Weihnachten, ne? Ich habe mir da machen wir immer bloß zwei Filme und dann so eine Bonusfolge. Für die zwei Filme habe ich was. Die haben so eine ja, Anleihen an Österreich. Aus dem Grund ist das Motto fürs nächste Monat Hashtag Wiener Weihnacht. Und wir sehen uns den Film Blutgletscher an. Eine österreichische Hommage an das Ding aus einer anderen Welt. Mehr will ich dazu nicht sagen. Oh boy. Und in der Zwischenzeit, bis dass das erscheint, könnt ihr euch auf unsere Social Media Plattformen verirren. Die sind natürlich alle bei uns in der Folge in den Show Notes im Linktree verknüpft. Und dort könnt ihr auf unsere Community-Frage antworten. Ne? Und die wäre hier zu unserer Godzilla Final Wars Folge. Wenn es nochmal so ein Monster Free for All geben sollte, mit zig Kaiju, welche Kaiju dürften da eurer Meinung nicht fehlen? Welche Kaiju sollten in einem Monster Free for All auftauchen? Du musst nicht alle auflisten, aber wenn du sagst, hey, die zwei oder sowas, die sollten mit dabei sein, die haben mir bei Final Wars gefehlt oder die waren bei Final Wars dabei und die müssen auf jeden Fall das nächste Mal wieder mit dabei sein. Was wären die Teilnehmer im nächsten Godzilla Monster Mash der großen Sorte? We do the Monster Mash. Okay, lass mich mal ganz kurz überlegen. Oh, ich glaube, mir ist was eingefallen und ich glaube, ich muss wieder mit den ersten zwei, die mir so einfallen. Ich mag Mechagodzilla. Ich finde Mechagodzilla toll. Und der, glaube ich, könnte dann in so einen riesen Mash nochmal viel reinbringen. Ich finde aber auch, auf der anderen Seite dürftest du ein, zwei Charaktere aus so einem fetten Monster Mash nicht rausnehmen. Das ist zum Beispiel Mothra oder auch ein King Ghidorah. Die sind, finde ich, einfach so ein bisschen bei Godzilla dann so als die entweder Mitspieler oder Feinde etabliert. Da brauchst du irgendwie zumindest eine Anspielung auf die. Also mindestens sowas. Also deswegen, wenn du jetzt sagst, nur so andere, die jetzt hier nicht aufgetaucht sind, das ist zum einen Mechagodzilla, Und was jetzt im Monsterverse da ist, weil es einfach auch so iconic inzwischen auch wirklich ist und wieder benutzt, King Kong. Also Godzilla vs. King Kong vor 2021. Nee, einfach, wenn du jetzt Nein, sagst, nein, du willst nochmal so eine fette zum, Party machen, ja. dann sollten Mechagodzilla und King Kong auch wieder dabei sein. Mechagodzilla, also Godzilla vs. Mechagodzilla ist von Kitamura sogar sein Lieblings-Godzilla-Film. Sie haben aber dann leider Mechagodzilla nicht reingemacht, weil der hat einfach nicht in die Story reingepasst hätte. Stattdessen haben sie zumindest den Soundtrack von Mechagodzilla an die Stelle reingepackt. Das haben dann die zwei, das sind glaube ich auch MMA-Kämpfer gewesen, die in der Basis am Südpol waren. Die haben dann den jazzigen Mechagodzilla-Soundtrack auf Schallplatte gehört. Ja, Mechagodzilla ist gut, gut. Ja. Ich habe mir aufgeschrieben, Paragon, eins meiner Lieblings-Kaiju aus der Showa-Ära. Unser der kleine der Papi. Paragon sollte auftauchen und Monster aus der Heisei-Ära, Biollante, das Pflanzenmonster. Das ist eins meiner Lieblings-Kaiju. Das wäre in so einem Monster-Mash, das ist halt auch riesengroß. Und ja, da würde ich mich auf ein Wiedersehen sehr freuen. Und irgendwo so in einem, wenn du so ein großes Roster hast an Monstern, da würde dann Biollante stehen und würde dann so ein Kopf größer als alle anderen sein. Das wäre schon geil. Aber, liebe Zuhörerschaft, welche Monster würdet ihr gerne in einen nächsten, vielleicht potenziell kommenden Godzilla Monster Mash gerne sehen? Schreibt es uns. Und mit den Worten können wir dann sagen: Tschüss. Sayonara, bis zum nächsten Mal. Ich hab mal das Ding da hergestellt, heute das schon mal gezeigt. Das habe ich zu meinem Geburtstag vom Radim gekriegt. Das ist eine Spardose. Das ist praktisch da, das ist das Meer. Da legst du dann da so eine Münze rauf. Da macht Sparen Spaß.